Sprachgestaltung. Immer den gleichen Weg gehen. Als ein Mensch, welcher es gerne sieht, dass er gut mit diesem Dasein klarkommt, bevorzuge ich eine abstrakte Form der Betrachtung analytischer Prozesse. So kann ich mir eine Vorgabe für das Aussehen meiner Betrachtungen geben und auch alleine nur solche vornehmen, welche zu mir passend sind. Habe ich diese erst einmal richtig durchdacht, so setze ich sie auch für Übertragungen auf etwas Alltägliches ein. Diesen Zustand einer Losgelöstheit meines Bedenkens der Dinge vom Gegebenen selbst betrachte ich als eine Form der Wirklichkeit dabei. Es ist so für mich vorgesehen, dass mein Geist dabei absolut unabhängig von relativen Bezugspunkten ist, da ich gewissermaßen mobil zu meiner Umgebung bin. Mache ich auch vor Ort die gleiche Erfahrung wie jeder andere Mensch, so besuche ich doch, wie jeder andere Mensch das auch tut, alleine nur solche Orte, wie sie zu mir passend sind. Dort treffe ich auf Menschen, welchen ich auf meine eigene Art entgegentrete. So bleibe ich wiederum unabhängig von relativen Bezügen und kann meine Natur auch dabei verwirklichen, Menschen zu begegnen. Diese zweite Art der Unabhängigkeit wird nun auch noch ergänzt durch eine zeitliche Unabhängigkeit von den Geschehnissen, da ich immerzu alleine nur an einem Ort zugegen bin. Habe ich aber Wesen, Ort und Zeit auf eine eigene Weise gelebt, so bildet sich mein Charakter entsprechend den von mir gewählten Kenngrößen. Der von mir beschrittene Weg ist mein Weg, auch wenn andere diesen genauso gehen können. Die von mir durchlebte Zeit ist meine Zeit, auch wenn andere die ihrige genauso erfahren haben. Das von mir gezeigte Wesen ist mein Wesen, auch wenn andere grundsätzlich gleichwertig zu mir selbst mit einem solchen ausgestattet sind. Getreu dieser prinzipiellen Ordnung der Dinge erkenne ich deren absolute Natur an und stelle diese heraus durch solche Worte. Da es nun aber so ist, dass Wesen, Ort und Zeit des Menschen einzig diesem zugeordnet werden dürfen, behaupte ich, dass es auch alleine nur einen inneren Weg für diesen gibt. Ob dieser vorbestimmt ist oder ob der das nichts sein würde, das wüsste ich nicht zu bekunden. Ich habe auch keine Ahnung davon, was denn den Menschen in diesem Dasein festlegt. Aber ich suche selbst nach einer solchen Festlegung für mich. Das mache ich so, weil ich mich keiner Freizügigkeit meiner Schritte unterwerfen möchte. Lieber stehe ich aufrecht und gehe gerade, als dass ich auf geradem Weg hinfalle oder mich vergesse. Der Weg soll also in uns sein. Nicht alleine die Ebenheit der Straße würde einen guten Gang der Dinge möglich machen. Auch wir sind es, welche das bedingen, dass wir gut auf dieser zu gehen wissen. Wer nun aber immer zu den gleichen Weg geht, der wird sein Augenmerk auch auf diesen legen. Ob er selbst dann etwas über den Weg in Erfahrung bringen kann, und ob das Gute davon dann auch relevant für ihn sein wird, das soll jetzt einmal dahingestellt sein. Da die Wege des Menschen mit Sicherheit irgendwo hinführen, ist es so, dass diese auch etwas genau Bestimmbares mit sich bringen werden.